Seid ihr alle da? Ja, ja, ja. Klaus-Dieter hat Husten. In Afrika ist Muttertag. Da hat sich Tarzan aufgemacht. Kommt extra aus Amerika. Doch seine Mami ist nicht da. Die Affen pesen durch den Wald, denn heute bleibt die Küche kalt. Nun suchen sie die Kokosnuss, weil Tarzan doch was essen muss. Also Kinder, wo ist denn nun die Kokosnuss? In der Fallgrube, Tarzan beim Fallobst. Fallgrube? In Tarzans Oberwald gibt es keine Fallgrube. Fidibus, mach gerade mit der Oma Schluss. Er hat den Fuß seit Jahren gebeten, ihm nicht mehr auf den Schwanz zu treten. Nun säuft die Alte immer mehr vor Kummer Ananaslikör. Und plötzlich kriegt sie einen Wahn. Jetzt mach ich mich ein Tarzan ran. Na sowas. So, jetzt geht Tarzan erstmal eine Runde schwimmen. Aber sei vorsichtig, Tarzan, der weiße Hai. Keine Sorge, Mädel, der weiße Hai ist ein guter Freund von Tarzan. Meier Fluch, Sausack. Der Tiger hat sein Weib besucht. Doch Tarzan will hier keinen Zank. Und Tiger muss zurück in Tank. Das sag ich alles, Professor Krimzek. Tarzan! In der Heimat ist es doch am schönsten. Und die Herren von der Presse habt ihr hoch eingeladen. Ist das Foto von Cheetah mir? Moment, die Badehose rutscht. Ist es so richtig, meine Herren? Noch einen Schritt zurück. Ist es so recht?